Für alle wird es Rangstufen geben, gemäß dem, was sie getan haben, und damit er ihnen ihre Taten voll erstatte, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.